Schüssi, Yogi. Hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Die Comedy zur Fußball-EM auf Radio Mittelweser. Je suis Yogi. Liberté, Egalité, Europameister. Der Weltmeister, so zu Gast bei Freunden. So, hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Vor dem Achtelfinale, ja, wollen wir nochmal eine Fragerunde machen, ja, und das machen wir heute. Also, was kann ich euch so beantworten? Lukas? Oh, Trainer, können wir ins Disneyland? Nein, Lukas, auf gar keinen Fall. Ja, Fragen zum Thema Fußball, bitte. Also, Trainer, wird eigentlich irgendwann auch mal so ein Fußballstadion nach einer Frau benannt? Boah, Jerome, du stellst Fragen, ganz ehrlich. Vielleicht ist Jerome gar nicht Jerome, sondern Alice Schwarzer. Manuel, deine Witze werden besser. Sag mal, hast du das Fieps Asmussen-Buch gelesen, das ich dir geschenkt habe, oder was? Boah, Stadion nach einer Frau benennen. Boah, bescheuert, ey. Ja. Ah, wie soll das heißen dann, ja? Joachim Löw, seine Frau, ihr Stadion? Jogi, das Achtelfinale am Sonntag ist wieder in Lille. Da bist du selber schuld, Kalle, dass du beim All-You-Can-Eat-Chinesen dort Hausverbot hast. Ja, also bitte, Jogi, man darf das nicht so eng sehen, das kann mal passieren, dass man versehentlich, naja, Suppenschüsseln und Krabbenchips verwechselt. Ja, das kann schon sein, Kalle. Aber warum bist du jetzt in diesem Moment hier in der Kabine? Ich wollte euch sagen, dass ihr gewinnen sollt. Der Onkel Kalle, der zählt ab euch, ja? Und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn es eine Klassiker gibt im Viertelfinale, so Deutschland-Italien oder Deutschland-Spanien. Das wäre was, wo ich sag, das wäre super klasse. Boah, Spanien, ey. Die Trikots sind so voll hässlich, ja? Die sehen aus, als hätte die sich so verkleckert. Ja, Lukas, dann hast du heute aber auch ein Spanien-Trikot an. Boah, nein, Trainer, ich hab doch nur mit Spaghetti gekleckert. Je suis Jürgi.